Ja, also Timothy Leary ist in erster Linie für mich also ein Wissenschaftler, der sich wohl in den letzten 40 Jahren hauptsächlich damit beschäftigt hat, wie menschliches Verhalten geändert werden kann. Hauptsächlich wohl in der Richtung Abbau von Aggression, das Miteinanderleben irgendwo zu ermöglichen. Von Timothy Leary weiß ich eigentlich nur, dass er mit Ram Dass zusammen irgendwelche psychedelischen Erfahrungen in Richtung Meditation gemacht hat, also spiritueller Weg und sowas. Ich weiß nur von seinen, von seinen Machenschaften in den 70ern und dass er jetzt ja wohl umgeschwenkt ist und Cyberspace, das neue Bewegung, sehr spannend, ja. Alles. Drogenpapst, das LSD-Guru. Ein Thema für Leary ist eine Philosophie, ist immer die Befreiung so, von allen Normen und so. Nein, ich weiß gar nichts über ihn, deswegen möchte ich jetzt hier was von ihm hören. Und ich glaube halt einfach, dass dieser Timothy Leary einige Leute anzieht, die man halt noch nicht kennt. Und ich bin eigentlich nur wegen den Leuten da, wegen dem Timothy Leary. Ich höre mir es halt mal an. Ja, also ich merke ja, also auch hier in dem Raum, hier ist eine Energy. Und das merkt man halt nicht überall in Mannheim. Ich bin hier reingekommen und mir gehen manchmal die Haare so richtig hoch am Körper. Ne? Und das finde ich einfach toll, mal wieder so ein Feeling zu haben wie heute Abend. Von der Droge zu Cyberspace. Ein Hörbild über Timothy Leary von Sebastian Bargon. This is a very good place. And this is a very good time that we have come to be here. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits, and has given you the call Alice, when she was just small. When men on the chessboard get up and tell you where to go, and you just had some kind of mushroom, and your mind is moving on, go ask Alice, I think she'll know. When logic and proportion have fallen sloppy dead, and white knight is talking backwards, and the red queen's off her head, remember what the Donna said. Feed your head. Feed your head. Kürzlich kam der mittlerweile 70-jährige Tim Leary, einer der Gründer des psychedelischen Modernismus, erstmalig nach Mannheim, und zwar in das Kulturzentrum Alte Feuerwache. I have experienced drugs for 30 years, but throughout the human history race, throughout the history of the human race, for thousands of years. Ich selber nehme seit 30 Jahren Drogen, aber die Geschichte der Menschheit zeigt, dass seit Tausenden von Jahren die Kulturen, die erfolgreich genug waren, die Überlebens- und Ernährungsprobleme zu lösen, Pflanzen benutzten, um ihr Hirn zu aktivieren. To activate their brains. The problem with language is that the brain. Das Problem mit Sprachen ist, dass das Gehirn wunderbare Visionen, Gedanken und Ideen kreieren kann, aber du kannst sie nicht mitteilen. Und zwar, weil du kein Künstler, Dichter oder Musiker bist. Because you're not an artist, because you're not a poet, because you're not a musician. The best way to communicate what your brain is. Die beste Art, mitzuteilen, was in deinem Kopf vor sich geht, ist Elektronen zu benutzen. Und in den letzten 20 Jahren haben uns die Personalcomputer ermöglicht, unsere Worte, Bilder und Grafiken auf Bildschirme zu setzen und sie zu verändern. Kurz, wir lernen, wie sich unsere Gehirne mit Hilfe von Elektronen ausdrücken können. Und das wird die Barrieren von Sprachen, Klassen, Kulturen, Nationalitäten und Religionen niederreißen. Geboren am 22. Oktober 1920 in Springfield, Massachusetts. Vater, Hauptmann der US-Armee, die Familie ist irisch-französischer Abstammung. Streng katholisch erzogen. Sein Onkel war katholischer Priester. Ausbildung, ein Jahr Jesuitenschule. 1939 US-Militärakademie West Point. Disziplinarische Schwierigkeiten. 9 von 18 Monaten verbringt er in der Arrestzelle, wo er sich in die Philosophie des Ostens vertieft. 1943 Studium der Philosophie, arbeitet bis Ende des Zweiten Weltkrieges als Psychologe der US-Armee. 1946 wird er ungewöhnlich schnell zum Master of Arts graduiert. 1950 macht er seinen Doktor der Philosophie mit Auszeichnung. Danach Karriere und viel beachtete psychologische Schriften. Ein von Leary damals entwickelter Persönlichkeitstest wurde von Privatunternehmern, Regierungsbehörden einschließlich des CIA verwendet. Gilt als fähiger Wissenschaftler. 1960 erste Erfahrungen mit psychedelischen Drogen in Mexiko. Nach seiner Rückkehr experimentiert Leary als Dozent für klinische Psychologie an der Harvard University mit Mescalin und anderen Drogen. Gelegentliche Gäste bei den Experimenten: Allen Ginsberg, Aldous Huxley, William Burroughs und Arthur Koestler. Aber seine Experimente geraten ins Zwielicht und die Harvard University verlängert seinen Vertrag nicht mehr. 1963 zieht Leary mit seinen Anhängern in ein 64-Zimmer-Haus nach New York, das ihm ein wohlhabender Sympathisant überlässt. Er rühmt sich in zahlreichen Happenings als Prophet und Visionär und verkündet, dass jedem amerikanischen Bürger das Recht zustehe, sein Bewusstsein mit Hilfe von Drogen zu erforschen und zu erweitern. wachsende Schwierigkeiten mit Anwohnern, Polizei und der kritischen Presse. 1965 konvertiert Leary auf einer Indienreise zum Hinduismus. 1966 gründet er die Liga für geistige Entdeckung. Er tritt als Priester auf und verherrlicht Drogen als sakramentale Substanzen. Im selben Jahr wird er wegen des Verstoßes gegen das Marihuana-Gesetz zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, aber nach 3 Jahren entlassen. Leary zieht nach Kalifornien, wo er wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Er flieht vor einer 10-jährigen Gefängnisstrafe und taucht 1970 in Algerien auf, wo er mit dem Black-Panther-Führer Eldridge Cleaver Kontakt aufnimmt. Um einer drohenden Internierung zu entgehen, setzt er sich 1973 über Österreich nach Afghanistan ab. Dort wird er festgenommen und an die USA ausgeliefert. 1977 vorzeitige Haftentlassung, nachdem er sich von den Drogengeschäften seiner Bewegung distanziert und seine Verbindungen zur linksgerichteten Anarchistenorganisation Weatherman aufgedeckt hat. In den letzten Jahren setzte sich Leary vor allem mit der Möglichkeit eines Aufbruchs der Menschheit ins All auseinander und deutete die rauschhaften Erfahrungen der 60er Jahre als Vorstufe dieses Aufbruchs. Weitere Schlagworte seiner heute vorgetragenen futuristischen Philosophie: Intelligenzsteigerung, Lebensverlängerung und eben virtuelle Realitäten bzw. Cyberspace. Leary ist zum zweiten Mal verheiratet und hat 2 Kinder. Psychedelics ist ja irgendwie noch ein bekannterer Begriff, aber diese Cyber, wie heißt das überhaupt? Cyberspace. Was soll jetzt diese Cyberspace, ja? Und habe ich irgendwie noch nicht so richtig mitbekommen. Cyberspace ist eigentlich ein Begriff, es hat mit Elektronik zu tun, es hat mit künstlichen Welten zu tun, mit Virtual Realities. Das heißt, ganz praktisch gibt es neue Geräte, die darin bestehen, dass man sich eine dicke Brille übersetzt, wo statt Gläsern kleine Monitore sind mit hoher Auflösung, dass man einen sogenannten Data Glove tragen kann. Das heißt, es sind elektrische Impulsgeber an den Händen, die total nachvollziehen auf dem großen Computer, auf der Leinwand, was die Hand gerade macht. Und auf dem Computer gespeichert ist eine künstliche Computerrealität. Es kann eine Landschaft sein, es kann ein Raum sein, es kann etwas völlig uns bisher Unbekanntes sein. Und man kann sich dann in diesem Raum bewegen. Das heißt, man kann auch einen ganzen Datenanzug tragen und man sieht sich dann in einer selbst zu wählenden Form im Monitor. Die Forschung geht dahin, dass man es auch direkt verändern kann, während man in dieser künstlichen Welt ist. Worum es aber eigentlich geht, ist Kommunikation mit anderen Leuten. Das heißt, über Telefonmodem können sich Leute in Neuseeland, in Alaska und überall in den gleichen Virtual Reality, in den gleichen Raum eintunen und man trifft sich da. Es kann allerdings sein, dass man nicht als Mensch erscheinen will, sondern als Krabbe oder als Teekanne und der beste Freund ist die Teetasse und dann schenkt man sich einen ein. Es gibt eine völlig neue Art von Kommunikation, die wahrscheinlich wenig mit Worten zu tun hat. Eine Bilderwelt, eine symbolträchtige Bilderwelt, wenn man will, wobei es natürlich ganz klar praktische Anwendungen gibt in der Medizin, dass man den Körper mit den neuen Scan-Methoden in Scheiben aufschneidet, als, wie sie nennen, elektronischen Korpus auf dem Bildschirm hat und eine Operation von einem Schwerverletzten schon mal zur Probe durchführen kann, dass man sieht, welche Muskeln sind beschädigt, welche, was macht man. Eine andere Anwendung, die schon existiert, die schon praktiziert wird, ist in der Architektur. Der Architekt entwirft das Haus, bringt es auf den Bildschirm, in den Computer ein und er und sein Klient, der Bauherr, können in diesem noch zu bauenden Haus rumlaufen und entscheiden, okay, das Fenster machen wir doch lieber dahin, die Tür machen wir lieber dahin und wenn das bekniet ist, dann wird das Haus gebaut, in dem man schon gewesen ist, bevor es gegeben hat. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. found an island in your arms, country in your eyes. Arms are chained, eyes are lined. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through, oh, oh yeah! Made to see, we go eat. Ich setze mir jetzt die Datenbrille auf, die aussieht wie eine überdimensionale Taucherbrille. Statt Gläsern hat sie zwei Monitore. Außerdem habe ich noch einen Spezialanzug an, der etwas drückt. Ja, er zwickt ein bisschen. Der dazugehörige Datenhandschuh dagegen sitzt wie angegossen. So, und jetzt kann's losgehen. Ich habe mir als Landschaft die Wüste gewählt, wo ich als Palme in einer Oase stehe. Mein Freund, mit dem ich kommunizieren möchte, ist ein Skorpion. Ich wiege mich gerade im Wind und spüre das Brennen der Sonne an meinen langen grünen Blättern. Es ist wunderschön hier. Auf einmal sehe ich von meiner Höhe aus etwas, das durch den Sand krabbelt. Es kommt auf mich zu. Und dann erkenne ich, dass es mein Freund, der Skorpion, ist und spüre, dass er meine Nähe sucht. Findet einen Platz in meinem Schatten und berichtet mir von seinen Erlebnissen in den Dünen. Als Erfinder des Begriffs Cyberspace gilt der 44-jährige kanadische Science-Fiction-Schriftsteller William Gibson, der zugibt, eigentlich nichts von Technik zu verstehen. In seinem Roman Neuromancer, mittlerweile ein Kultbuch für Cyberpunks, benutzen seine Figuren ein handliches Ding namens Deck, um in eine künstliche Welt zu jacken. Und dort erleben sie dann konsensuelle Halluzinationen, die durch eine Matrix interaktiver Stimulationen hervorgerufen werden. Alles klar? Während die Gibson-Leser begeistert auf die Cyberspace-Idee reagierten, war die NASA schockiert. Wie kann dieser Mann, der angeblich von Technik keine Ahnung hat, so genau beschreiben, woran wir gerade arbeiten? Cyberspace ist also eine Mischung aus der Weltraumforschung und der Fantasie eines Science-Fiction-Schriftstellers, der lediglich den Technikerjargon neu zusammensetzte, und zwar von der Warte des totalen Ignoranten aus. Und wie kommt nun Tim Leary, der bekannte LSD-Propagandist der 60er Jahre dazu, zum Extremisten der Cyberspace-Ideologie zu werden? Er sieht keinen Widerspruch, denn das Individuum ist frei, Information gratis und die Welt ist voll unbegrenzter Ressourcen, zu denen der Computer im Allgemeinen und Cyberspace im Besonderen allen Zugang verschaffen wird. Every organization, every political party, every religion is against this, but we're going to do it because we are designed by nature to communicate with each other and to not as Germans or as Americans or Japanese or as men or as women, but as human beings, learning to grow together and communicate with each other. Gegen Kommunikation ist ja nichts einzuwenden. Aber gerade virtuelle Realitäten bieten sich förmlich an, auch für kriegerische Auseinandersetzungen missbraucht zu werden. Nur Cyberspace kommt ja aus der militärischen Forschung. Da geht es um Flugsimulationen und Ähnliches. Und das Militär hat das ja schon ganz lange. Nur die Leute, die jetzt dran arbeiten, sind absolute Freigeister. Und es sind solche anarchistische Freigeister, dass es da kein Zurück gibt. Thank you. Die Physik lehrt, dass Virtuelles nicht wirklich da ist, sondern unseren Sinnen nur so vorkommt. Für Timothy Leary ist Cyberspace eine Befreiung. Er sieht eine Welt vor sich, voll mit Bergen von Archiven, Ozeanen digitalisierter Bibliotheken und Bilderdschungeln. Dabei ist bislang vergleichsweise wenig los in der real existierenden virtuellen Realität, zumindest in der zivilen Version. Schlecht auflösende Grafik und stockende Bewegtbilder sowie klobige Datenprothesen beim eigenen Gerät. Dazu kommt, dass momentan eine Ausrüstung nicht unter 250.000 Mark zu haben ist. Zwar spotten nicht nur renommierte Zeitungen über dieses Ding, das man weder anfassen noch essen kann und das sich virtuelle Realität oder eben Cyberspace nennt. Und obwohl die ganze Sache technisch noch lange nicht ausgereift ist, kommt Cyberspace auf uns alle zu. Schon tüfteln Techniker im Auftrag von Spielzeugfirmen an Cyberspace herum, denn der Computer kann Kindern, wie im Comicsfilm, jede nur denkbare Gestalt anbieten und die Kids von morgen werden sich auf dieses Spiel stürzen. So viel steht schon jetzt fest. Die Zukunft des Cyberspace ist allerdings noch ungewiss. Tim Leary mit seinen 70 Jahren glaubt jedenfalls fest an die Zukunft der virtuellen Realität. My brain wants to find other brains that she can talk to.